Zum Tag der Sonne traf eine japanische Delegation von Kyoto für Feierlichkeiten zum 105. Geburtstag des Präsidenten Kim Il-sung unter Leitung von Yasui Tsutomu, stellvertretendem Vorsitzenden des Kyoto-Netzwerkes für japanisch-koreanische Freundschaft zur Förderung des kulturellen, wissenschaftlichen und bürgerlichen Verkehrs am 13. April mit einer Maschine in Pyongyang ein.